Achtung, Achtung! Ich bin on fire! Zur 7. Folge von unserem neuen Podcast, E-Ride. Schön, dass ihr heute da seid. Lasst uns Spaß haben. Ja, und zur 7. Folge haben wir uns überlegt, wir kümmern uns jetzt mal wirklich um eure Fragen. Ich meine, ganz oft wurde erwähnt, dass wir zu kurz sind und so weiter. Also, wenn wir euch zu kurz sind, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und schreibt rein. Wir hätten gerne längere Folgen, vielleicht machen wir dann mal eine Extended Version und schauen einfach mal. Also wir wollen ja euch auch nicht nerven, deswegen... Langweilen oder so. Ja. Ja. Bevor wir jetzt reinstarten, du bist auf einer Convention bald, genau. Oder? Was genau, ist das für eine Convention? Das ist die German Film und Comic Con in Dortmund. Ach, das ist die Sache, ja. Das sind 6. und 7. Dezember. Genau, es sind viele coole Stars, unter anderem auch Wrestler dort, andere wie Brian Clark. Na, ich freue mich schon, ihn zu sehen. 6. und 7. Dezember, da wollte ich dich eigentlich fragen, ob du Lust hast, mit Nachtrodeln zu gehen, weil ich mit dem Team Nachtrodeln gehe. Tja. Oh, Mann. Aber ich sogar mitgegangen. Ich liebe. Ja, das wäre voll cool gewesen. Irgendwie, verdammt. Mist. Aber ja, klar, wirst du oft gebucht für Conventions? Ja, es geht, ja. Ich meine, ich kriege viele Anfragen, aber nachdem ja meine Wrestling-Schule The Right Stuff bei mir oberste Priorität hat und das Training ja immer an den Wochenenden ist, muss ich da auch viele Anfragen einfach absagen. Wie ist es denn, auf so einer Convention zu sein? Das ist voll cool. Ich hab angefangen mit, ja, wir kümmern uns um die User-Fragen und jetzt stelle ich lauter andere Fragen, weil es mich einfach interessiert gerade. Super. Ja, du machst dich ja beliebter, ne? Ja, ist egal. Nee, wir gehen schon dann auf die Fragen auch ein. Klar. Ja, es ist einfach cool, ne? Also, weil das bringt ein bisschen wieder das Feeling von früher zurück, wo ich in Amerika gelebt habe, ne, wo dich da jeder natürlich auf der Straße erkannt hat und ein Autogramm wollte und das alles, das ist natürlich schon schön. Ne? Aufpinselt ein bisschen das alte Ego wieder. Ja. Nee, Schmarre, aber nee, es ist einfach schön, die Fans dort zu treffen, sich zu unterhalten, weil die Fans haben ja die gleiche Leidenschaft wie ein aktiver Wrestler auch. Ja. Also die lieben ja den Sport, ja, oder unterhält man sich halt, erzählt Geschichten, macht Bilder und hat einfach riesig Spaß. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr, also auf die Convention. Hattest du, also das geht mir immer durch den Kopf, so, hattest du Schiss, dass da mal keiner kommt? Weil es ist doch, das wäre echt peinlich, oder? Ja, das oder? Ich jedes Mal, ja. Ich habe auch so Ähnliches schon erlebt, zwar nicht bei einer Convention, ja, sondern bei einer Autogrammstunde in Amerika, weil da gab es Unterschiede, ja. Da gab es ja Autogrammstunden, die wurden organisiert von der WCW, ja. Und die haben natürlich gewusst, wie sie uns Wrestler auch promoten und bewerben. Und dann kamen natürlich auch genug Leute, die, weil ohne Werbung, wenn keiner weiß davon, ja, wie soll er dann zur Autogrammstunde kommen? Naja, in Amerika war es aber auch so, dass manche so externe Promoter praktisch Geld gezahlt haben der WCW, dass sie Wrestler in der Autogrammstunde haben, ne? Und um ihr Geschäft zu bewerben oder was auch immer. Mhm. So, und wenn natürlich dieser Geschäftsinhaber nicht unbedingt geschäftsmäßig unterwegs schlau war, so ungefähr, dann hat er halt nichts beworben und dann kamen halt bloß vielleicht 20 Leute, ne? Also das ist nicht bloß mir passiert, das ist jedem schon passiert. Ich glaube auch, dass das ist halt scheiße, vor allem wenn es in einem Moll ist, darf ich scheiße sagen? Ja, darf man einen Podcast. ich versuche mich zu bessern, weil wenn es Kids anschaut, denkt an euer Language, ne? Also an eure Sprache. Wenn man in einer Mall ist, in einer Einkaufsmall, ja, und da kommt fast keiner und dann der Geschäftsinhaber rumrennt und jeden anbittet so ungefähr, willst du nicht ein Autogramm von dem Wrestler hier haben? Ja, das ist alter Scheiße, ne? Aber das, wie gesagt, ist eben schon mal so ergehen. Viele von meinen Kollegen, einschließlich mir. Glaube ich sofort und ich glaube auch, dass das echt eine Angst, dass die mal auch einfach hat, weil es gibt ja auch aber nichts Blöderes. Es gibt natürlich auch andere Situationen damals, wo ich, wo ja Wrestling, WCW auf Sport 1 gelaufen ist, ne, DSF noch und ist die Zeiten da. Da habe ich meine Autogrammstunde in München gegeben. Da habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 2.500 Autogramme gegeben. What? Und das aber in einem begrenzten Zeitrahmen. Ja, ich weiß zwar nicht mehr die Stunde, aber schon ewig her ist, ja. Aber ich weiß, dass die Schlange ewig war. Und ich war nur noch am Schreiben, habe Schreibkrämpfe bekommen, weil ich gar nicht mehr schreiben konnte, ja. Und das war wirklich es war zwar schön, dass das Interesse so riesig war, auf der anderen Seite war es aber, ja, wie soll ich sagen, es war irgendwo für mich traurig, weil ich fast gar keine Zeit mit dem Fan dann hatte, weil es musste ja weitergehen, ja, das heißt, hallo, ne? Das ist halt, ne? Da kannst du gerne mal 2, 3 Worte wechseln, ne? Und das finde ich halt dann schade. Also das ist auch nicht optimal. Warst du eher immer jemand, der sich um die Fans auch wirklich gekümmert hat? Also wenn da Leute auf ihn zukamen und so weiter, dass sich unterhalten und so? Weil ohne Fans gibt es den Sport nicht. Da macht der auf der Sport keinen Spaß, wenn man im Ring steht und man nicht bejubelt wird oder ausgebuht wird, macht es ja keinen Spaß. Und was ganz wichtig ist, was mein Vater mir gelernt hat, wie ich praktisch angefangen habe, das alles sehr ernst zu nehmen, ja, dann hat er gesagt, Junge, du musst Respekt vor dem Sport haben, du musst Respekt vor den Veteranen und den Trainern haben, deinen Kollegen, die schon viel in den Sport rein investiert haben und Opfer gebracht haben, und vor allem musst du Respekt haben vor den Fans, weil ohne Fans gibt es den schönen Sport nicht. Ja, also finde ich gut. Ich meine, es gibt ja auch andere wahrscheinlich aus dem Business, die das Ganze so ein bisschen von oben herab betrachten. Deswegen. Ja, durchaus. Aber das hat jetzt nichts mit dem Business zu tun. Das hat eigentlich mit generell dem Charakter einzelner Menschen zu tun. Das gibt es in jeder Sportart sicher oder in jedem Beruf. Ne? Ja, klar. Ja. Okay, gut. Können wir mal die Frage? Gleich. Ich muss noch kurz darauf hinweisen. Ich wurde nämlich von meinem Team ermahnt. Wir haben nämlich von Wrestling Infos auch einen WhatsApp-Channel, wo man alle miteinander schreiben kann. Also da könnt ihr reinkommen, da sieht niemand eure Nummer und ähnliches, aber viele Wrestling-Fans können damit rein und schreiben. Keine Ahnung, es sind, glaube ich, 400, 500 Leute drin oder so, das ist kein Plan. Aber da wird sich dann über die Pay-Per-Views ausgetauscht und ähnliches, deswegen muss ich dahingehend noch kurz Werbung machen. Unter whatsapp.wrestling-infos.de kommt ihr da rein. So, damit ist es auch erledigt, außer letzte Werbung. Folgt Alex Wright auf Instagram, folgt Wrestling Infos auf Instagram und natürlich auch, schaut euch die Schule von Alex Wright an. So, ja, jetzt hat er. Aber es wundert mich, dass ich von dem WhatsApp-Chat erst hier erfahre. Ne? Ich wollte dir auch mal was Neues geben. Ja, du wolltest mich einfach nicht drin haben, ne, in dem ja, Chat. Ja, genau. Ich wollte dich einfach gezielt ausschließen, weil ich mir denke, ja, da kriege ich einfach die Infos. Sag mal, sieht man da eine Hand auf meinem Gesicht, weil ich da eine Cursor-Hand habe? Nee, sieht man, also ich sehe sie nicht. Okay. Ich hab's gesehen. Warte mal. Lass mich das. Bist du da ein Monk? Ja. Okay. Ein bisschen spielen muss sein. Absolut. Jetzt ist so, der Nils von Spotify möchte wissen, also ne, der ist nicht von Spotify, sondern der hat auf Spotify geschrieben unter unserem Podcast. Wir hatten ja letztes Mal die Gimmicks. Wie hast du jetzt deinen Run als Berlin rückwirkend wahrgenommen? Also rückblickend wahrgenommen. Er hat seine eigene Meinung dazu. Er sagt nämlich, dass er den Run völlig verbuckt fand, weil wie will man einen neuen Charakter overbringen, wenn das erste Match in einem Niemalsland befindlichen Duggan stattfindet und man hinterher gegen einen aufstrebenden Black Will verjumpt wird. Das war seine Meinung. Wie findest du letztendlich deinen Run jetzt? Nils war sein Name, ne? Nils, ja. Hallo Nils, also die Antwort. Als Profi, ja, muss man einfach damit umgehen, wie das Management einen einsetzt. Natürlich hätte ich mir das auch anders gewünscht. Es hätte man definitiv besser machen können, weil einfach diese Gimmick echt Potenzial hatte. Und gegen einen Jim Duggan zu wresteln, der nicht unbedingt einen Kampfstil wie ich hatte, hat natürlich dann auch das Match maßgeblich beeinflusst. Und vor allem war es ja auch so, dass man hat ja gemerkt, dass der Jim Duggan eigentlich gar nicht mit mir arbeiten wollte. Ne? Und deswegen war das Match auch nicht der Reißer. Ja, aber Schwamm drüber ist schon lange her. Ich denke, der Gedanke des WCW-Office war dahinter, einfach diesen amerikanischen Helden, weil er immer die amerikanische Flagge gehabt hat, ja, und immer USA geschrien hat, einfach gegen diesen Deutschen zu stellen, der jetzt die Amerikaner beschimpft und so, ne? Das war, glaube ich, der Hintergedanke. An sich hätte es gut funktionieren können, wenn eine Storyline dazu gemacht worden wäre. War es aber nicht. Und ja, gegen Backwell, das war auch jetzt keine Glanzleistung vom Booking her, da gebe ich ihm recht. Also ich hätte es mir auch anders gewünscht. Warum, weißt du, warum warum Dagen nicht mit dir arbeiten wollte. Also gab es irgendwann mal Beef oder? Nee, wir haben uns bis zu dem Tag eigentlich immer gut verstanden. Ach so. Ja. Okay. Das war einfach das, was ich in der letzten Episode schon angeschnitten hat, dieses Backstage Politics und wie sie dir eins reinbürgen und was auch immer. Ne? Also ich habe mich mit dem kollegial gut verstanden. Wir waren jetzt keine Buddies. Das heißt aber, er hatte sehr viele Buddies, weil er war ja schon lange in dem Business, ja, und hat auch viele Buddies in dem, ja, in den höheren Lemmen gehabt, ja, auf vielleicht im Office oder irgendwelche Road Agents. Und irgendjemand hat einmal zu mir gesagt, dass irgendwer zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, hör auch zu, wenn du dir hier deinen Spot in der WCW weiter sichern willst, dann lass den Berlin nicht so gut ausschauen. Okay, super. Ne? Da so. Fühlt man sich doch gut aufgehoben. Klasse. Ja, ja, klar. Ich meine, das Match hätte super werden können, war halt jetzt ein Standard-Matchup. Okay. Wenn du, also hast du nur deine eigenen Storylines verfolgt oder verfolgt man als Wrestler auch gleichzeitig immer alle anderen mit? Nee, also die anderen von den WCW-Wrestlern auf jeden Fall. Bekommst du ja automatisch mit, weil du bist ja vor Ort. Das wäre jetzt meine Frage, ja. Okay. Ja, und schaust dir die ganze Zeit im Lockerroom eigentlich die Show an. Okay. Na, und du bekommst es dann dementsprechend auch mit. Und du unterhältst dich ja auch mit den Jungs und du siehst ja auch, wie die dann zurückkommen, ja, ob sie happy sind oder sauer sind. Ja, also du bekommst ja alles mit, aus dem tauscht du dich aus. Nee, das bekommt man definitiv mit. Gab es da Jungs, die nie mit sich zufrieden waren, die immer sauer waren, wenn sie zurückkamen oder so? Wegen den Storylines oder? Ja, oder wie es halt lief oder sonst was im Match und so. Also. Nee, eigentlich Storylines, weil wenn das schon mal im TV dann ist, nee, dann war eigentlich das ja schon im Vorfeld dann schon klar. Mhm. Und dann war man dann im Vorfeld schon sauer. Aber man hat es halt dann umgesetzt, ja, so ungefähr. Ja, klar. Also, was will man dann danach noch sauer sein? Dann schaut man, hey, hat es dann wenigstens so geklappt, dass es passt. Mhm. Ja. Okay, weil anschließend an diese Frage habe ich eine von YouTube, von Sören Reuter 8277, die Frage mir rausgesucht, wie war deine Sichtweise auf diese NWO-Storyline eigentlich? Ja, hallo Sören, schön, dass du uns anhörst oder ansiehst. NWO war eine krasse Storyline, finde ich. Ja, also es war richtig, richtig schlau gemacht, war echt cool. Nachteil von der ganzen Geschichte war einfach für viele Mitkader, dass die in diesen Shuffle da verloren wurden, mhm, ja, und aus dem, ja, Fokus geglitten sind der WCW. Und auch da auch wieder sehr viel mit Body-Body-System gearbeitet wurde. Ja, also. Und das war schade. Aber an sich, für die WCW insgesamt gesehen und fürs Produkt, war das sicherlich sehr, sehr förderlich. Und darin jetzt anschließend, also sowohl Chris Eckel 7072 als auch der Sören, die haben beide dieselbe Frage gestellt, nämlich ob einfach mal sowohl die Möglichkeit bestanden hätte, dass du NWO-Mitglied geworden wärst. Hey Chris, ganz einfach und klar, soweit ich mich erinnern kann, leider nein. Einfach weil bestimmte Akteure dagegen gestimmt haben, die schon in der NWO waren. Aber das war im Gespräch. Ja, ja. Aber um eine Storyline umzusetzen, brauchst du immer alle. Ja, klar. Also gerade bei einer Gruppierung, logisch. Bei einer Gruppierung oder auch bei, wenn du bloß eine Storyline mit einem anderen hast, der muss ja auch sich dann gut fühlen dabei und sagen, hey, guck zu, darauf habe ich Bock und was auch immer, ja. Mhm. Und da waren halt doch einige Leute, die mich mehr oder weniger unten halten wollten. Aber, also du wärst gerne drin gewesen in der Storyline? Weil das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert, ne? Ich bin ja eigentlich, habe ich in der letzten Folge gesagt, mag ich nicht Tag-Team-Wrestling. Genau. Deswegen in so einer Gruppierung sehe ich mich erst recht eigentlich nicht. Also war ich ganz froh, nicht da drin zu sein. Aber auf der anderen Seite hätte es mir halt auch sehr viel Aufmerksamkeit gebracht und hätte vielleicht zu sehr coolen Storylines geführt. Ich meine, nicht jeder, der in der NWO war, war auf einer coolen Storyline. Da waren ja sehr viele Mitläufer dabei. Und auf das also da kann ich auch dann gleich nicht Teil der NWO sein, wenn es nur so gewesen wäre. Ja, das wäre jetzt auch mein Ding gewesen. Also hätte auch sein können, dass du einfach untergegangen wärst dann da drinnen. Wird ja, durch die Charaktere, ne? Also und dann definitiv, ja. Hättest du halt einfach keine Rolle mehr gespielt und das genau, wäre dann. Genau, so habe ich ja meinen eigenen Look beibehalten, meinen eigenen Kleidungsstil, meine eigenen Promos und das war ja alles so wie so Corporate Identity, ja. Du musstest genau ausschauen, jeder musste so cool reden oder was auch immer, ja. Und ja, ich glaube, da bin ich eher so ein Lone Wolf, der sein eigenes Ding lieber macht. Okay. Rivera aus dem Board, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, bei uns aus dem Board, wrestlinginfos.de/board, der hat gefragt, und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage, bin ich gerade drauf eingegangen, hattest du eigentlich mal Kontakt zu Vince McMahon? Ja, da muss man Kontakt definieren. Meint er jetzt auf geschäftlichem Weg, dass sie mich anheuern wollen, oder meint er eher mal, hey, so ein Smalltalk? Ich denke, beides wäre interessant zu wissen. Also, Rivera, ne, war es, glaube ich, dein Name. Vielen Dank, dass du uns anhörst. Oder uns verfolgst, ne. Also, Smalltalk, ja. Und dieses Geschäftliche, das lief immer über Dritte. Ja. Weil direkter Kontakt wäre, wenn das rauskommt, ja nicht so business-schlau. Ja, also das wurde dann immer über verschiedene Kanäle an mich herangetragen, was da Interesse ist. Und dann hätte ich das bejahen müssen und dann wäre der finale Kontakt dann tatsächlich entstanden. Weil du begibst dich ja, wenn du jetzt unter Vertrag bist bei einer Firma, auf sehr dünnes Eis, wenn du dich dann mit dem Chef von einer anderen Firma triffst. Ja, also das wäre weder gut für mich gewesen, noch für auch Vince McMahon, weil dann gibt es ja auch wieder Reibereien, weil es heißt, ey, abwerben, gleich werden, Vertragsphase und was weiß ich alles. Deswegen läuft es dann immer eher so ein bisschen. Aber die Frage hat er nämlich auch gestellt, ob du mal Kontakt hattest mit WWF in der Zeit, dann in deiner WCW-Zeit und so weiter. Ob da. Ja, das oft, die haben eigentlich jedes Jahr versucht, dass ich zu ihnen wechsle. Aber kam das dann auch von den Workern, die da hingewechselt waren, mit denen du dann Kontakt hattest oder sonst was und wir uns sagten, ja, komm doch mit, komm. Ja, es kam halt immer die Frage, hey, hast du Interesse? Na, da ist eine große Nachfrage nach dir und warum willst du denn nicht? Und ja. Okay, aber du warst halt einfach du bist ein sehr treuer Mensch letztendlich. Ja, Loyalität ist eigentlich schon was sehr, sehr Wichtiges. Ne? Ich habe der WCW alles zu verdanken, egal ob sie mich jetzt immer gut oder nicht so gut eingesetzt haben, aber im Endeffekt haben sie es mir doch ermöglicht, meinen Traum zu leben und haben mir eine Chance gegeben. Und mir hat es ja auch eigentlich dort so gefallen, weil es waren viele super Sportler, Wrestler dort, ja. Und auf der anderen Seite ist immer das Gras grüner. Ob das dann tatsächlich besser gewesen wäre? Ich meine, wenn man nur auf Finanzielle schaut, ja, kann man sich natürlich da schön hochschaukeln, ja. Klar. Aber ich habe ja trotz alledem sehr gut verdient. Also war das jetzt nicht unbedingt jetzt das Bedürfnis da. Ich hatte ja auch immer geplant, dass ich irgendwann zur WWE gehe. Ja, es hat sich halt bloß irgendwie im Leben dann doch nicht so entwickelt. Ist manchmal so. Aber das ist eindeutig ein Fall für eine andere Folge. Also da müssen wir mal ausführlich drüber reden, über dieses, ja, wie sich da was entwickelt hat, ja. Also mich hier aus dem Board, sehr treuer Hörer, auch alle von allen unseren Podcasts und letztendlich auch schön, dass er bei uns dann mitgezogen hat. Also der ist sich erstmal, also da muss ich jetzt mal loben, der sagt erstmal, warum, wie kommst du eigentlich drauf, dass Promos nicht deine Stärke waren? Weil du bist doch recht charismatisch und kannst auch im Podcast gut erzählen. Aber na gut, ich bin ja auch ein bisschen älter und habe ein bisschen mehr Erfahrung. Weil das ist ja auch meine Muttersprache. Also in meiner Muttersprache hätte ich nie Probleme. Also da ist das kein Problem gewesen. Ne? Englisch, da habe ich einfach immer das Gefühl, mir fehlt der Wortschatz, das Repertoire an noch mehr Umschreibungen, die Rhetorik fehlt mir da einfach. Ich kann halt Standard, ne? Ja. Aber dieses Gefühl, wie ich im Deutschen habe, dass ich genau weiß, wenn ich das sage und dann kommt es im nächsten Moment so an und so an, dieses Gefühl, das ist nie richtig 100% da gewesen. Deswegen habe ich mich gar nicht so wohl gefühlt. Das, ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt, aber hattet ihr da Trainer? Also Englischtrainer oder sowas? Nein. Nein. Und wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich mir damals selber einen genommen. Das wäre nämlich die Frage aber dann gewesen. Da hast du halt als junger Kerl nicht den Weitblick, leider. Okay. Hast du dann als Feedback bekommen, dass Promos ausbaufähig sind und so? Nee, weil das hat ja gepasst. Das standardmäßig. Es hat ja gepasst, aber mein Anspruch wäre es halt gewesen, dass es viel, viel besser wäre. Ne? Also es hat gepasst fürs Office. Ne? Weil sonst hätten sie schon natürlich was gesagt. Ne? Ja, klar. Klar, logisch. Und dann habe ich ja, mal stopp. Aber ja. Vielen Dank fürs Kompliment. Freue mich sehr. Also die verschiedenen Leute haben wirklich noch viel mehr Fragen gestellt. Es gab auch eine Frage, nur die habe ich jetzt gar nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht mehr, wer sie gestellt hat. Du hattest am Anfang eine Managerin, kann das sein? Also jemanden, der mit rauskam und übersetzt hat, eine Dolmetscherin? Du meinst bei Berlin? Ja. Ja. Genau. Was ist aus der geworden? Keine Ahnung. Ach so. Was? Das war ja eine On-Air-Managerin. Das war ja keine richtige Managerin. Ja, schon klar. Das ist schon klar. Ich glaube, das ist der Person. Ich weiß echt nicht mal, wo die Frage war, aber das ist der Person, glaube ich, schon klar. Aber ja, deswegen. Die war eine sehr, sehr nette Person, ja. Und die machte auch nur ihren Job und die war ja keine On-Air-Persönlichkeit. Das war also eine richtige Dolmetscherin. Das heißt, die war im Vorfeld immer voll nervös. Ja, ach so. Ja, die war voll krass nervös. Und weil sie so nervös war, ja, hat sie es einfach nicht geschafft, richtig zu übersetzen. Ich habe mal ein Promo-Live vor 40.000 Leute gemacht, ja. Und dann redet die irgendein, ja, halt scheiß nett, aber halt einfach nicht genau das, was ich rüberbringen wollte. Und das sieht man sogar im Promo, wie ich dann so rüberschaue, ja, weil ich stinkig war. Aber was willst du machen? Ja, hier habe ich es. Der Barowski-Kanal, also Barowski ist ja einer deiner Schüler, glaube ich, finde ich. Genau. Der hat nämlich gefragt, wer war eigentlich Ute Ludendorff? Genau. Und dann noch der erste blonde Bodyguard, nicht The Wall von Berlin. Bei seinem ersten Auftritten im Frühling 99 und warum verschwanden sie sofort danach? Okay. Die Ute, ja, die wahrscheinlich, haben wir jetzt weil sie nicht so richtig übersetzt hat, ne? Ja, genau, okay. Aber viele Grüße an Big Dad Barnes. Und was hat's mit dem ersten blonden Bodyguard auf sich? Naja, wie er dann geheißen, The Wall war doch blond. Ja. Ja, aber er schreibt ja nicht The Wall. Darf's also nicht einen? The Wall. Ja. Ja, dann, vielleicht hat er es im Zusammenhang mit der Ute. Setzerin gemeint. Ach so, okay. Weil ich habe keinen anderen blonden Bodyguard gehabt. Ah, okay. Vielleicht verstehe ich die Frage auch falsch. Keiner. Das wäre meine Vermutung gewesen. Passt aber die Haarfarbe nicht. Hat deine Frau was damit zu tun gehabt, dass du auf einmal keine Übersetzerin mehr hattest? Nein. Er hat mich immer supported, immer unterstützt. Ja, krass, cool. Ja, wir haben einige Fragen geschafft, aber weißt du was? Wir sind bereits wieder am Ende. Das kann doch nicht sein. Es fühlt sich an wie 2 Minuten. Das liegt garantiert daran, dass du dich mit mir unterhältst. Nur stimmt. Daran. Ja, nur. Ja. Ja. Okay. Also, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Genau. Verabschiedet uns. Gönnen nächsten Dienstag. Bis dahin. Schöne Macht's Woche. Gut. Ciao. Ciao.